Yeah, drop it. Wir sind zurück. Wir uns Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Geht nicht reicht. Wir sind zurück. Wir uns Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Geht nicht reicht. Ich war schon zu zerstört vor Jahren und ich weiß nicht wieso. Das alles muss aus Art und Packis in die tightesten Flow. Das ist Ventil und es sprengt den Rahmen. Ich denk daran, es hat alles zu so vielen Jahren angefangen. Ich bin dabei zu erzählen, doch was keiner versteht. Ich bin mir im Klaren, dass das keiner deine Leiden versteht. Doch das ist für die, die mich fühlen und die wissen, was geht. Die paar wenigen da draußen, ihr habt selber erlebt. Alle anderen Mann, die meinen, sie hätten etwas zu sagen, können mich mal kreuzweise wie stupideste Nasen. Ich hab nichts mit Fake zu tun, denn das Leben ist kurz. Das alles ist mir klar, vor allem seit meinem letzten Absturz. Darum pack ich's in den Beat, in den pack ich den Text, den ich in das Mic pack und alle Faker zerfetzt. Ich hab nichts mehr zu verlieren, denn ich bin eh schon verletzt. Ich will leben, bis mich das Leben verlässt. Wir sind zurück. Wir unsere Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Beten nicht reicht. Wir sind zurück. Wir unsere Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Beten nicht reicht. Vor vielen Jahren hat es angefangen mit Skateboard, Flips, Blastlight zum Fahren. Niemals dran gedacht, dass es auf einmal plötzlich enden kann. Das Stockwerk war tief, meine Laune war mies. Nicht bestehen und nicht mehr gehen, es war meine innere Stimme, die rief: Schütteln, heb den Kopf, vergrab dich nicht wie Schmucks. Hol dir einen Stift, schreib auf, was dich am meisten ankommt. So tat ich es einfach, kick the lyrics auf Beats. Flash the Features durch die Boxen, Texte sinnig und deep. Mein Prinzip, der Mensch muss Altes verlieren, um Neues zu gewinnen. Egal ob Liebe, Freunde, Motorik, wenn wir am Zuge sind, sitzen wir das Negative im Schachmatt. Selbst im Turm von Babel trampeln und rollen wir platt. Wäre ich heute noch so, wie ich es früher mal war, würde mir vieles fremd sein, was mir nie im Sinn kam. Richtig lieben gelernt und falsche Menschen erkannt. Tracks auf Hits wie Joshua's Beats haben leider nicht zusammengetan. Wäre ich heute noch so, wie ich es früher mal war, würde mir vieles fremd sein, was mir nie im Sinn kam. Richtig lieben gelernt und falsche Menschen erkannt. Tracks auf Hits wie Joshua's Beats haben leider nicht zusammengetan. This is grown folk music. I'm the hardest working ever to step foot. So how they burn through the journal. I work too hard for my royalties. Wir sind zurück. Wir unsere Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Beten nicht reicht. Wir sind zurück. Wir unsere Seelen und Geist zählen die Zeit bis zum Ende meiner Leben so weit. Wir laufen weiter auf dem Pfad und uns ergeht es nicht leicht. Wir müssen handeln, wenn das Beten nicht reicht.